Barcelona, Niemandsland, Fun City Blues. Es ist der heißeste Sommer, seit es Temperaturmessungen gibt. Über dem glühenden Asphalt auf der Gran Via liegt ein Flimmern in der heißen Sonne am Mittag. Das Thermometer auf der Plaza zeigt 37 Grad. Gestern kamen die Ratten aus den Kanalschächten hervor und huschten über die Plaza Catalunya. Eine Gruppe Touristen, alle Männer mit Mexikanerhüten, kreischten vor Schreck und Belustigung. Dann taumelten sie von Bierlokal zu Bierlokal. Es ist der heißeste August seit Menschengedenken in Europa. Ich schlendere über die Rambla in Richtung Raval. Eine Schlagzeile an einem Kiosk, der noch ausländische Presse führt. Ampel verheizt unseren Wohlstand. Putin lacht sich kaputt. Putins Kriegskasse voller und voller. Auf der Ecke Nou de la Rambla sehe ich drei Straßenkehrerinnen, alle Frauen in ihren gelb-grünen Arbeitsmonturen und die sie umgebenden 2 Meter Radius von Plastik und Verpackungsmüll. Eine der Frauen ist Isabel, eine Nachbarin. Wir kennen uns. Ich grüße sie. Sie lächelt. Das nimmt ja nie ein Ende, was? Sage ich aus Freundlichkeit. Ja, weißt du, wie oft wir hier auf der Rambla die Müllkörbe leeren? Nee, zwischen 15 und 25 Mal pro Tag. Manchmal ist schon nach einer Stunde wieder alles voll. Barcelona, Fun City Blues, der Asphalt schmilzt, die Palmen ächzen unter der Hitze. Eine alte Frau am Stock fragt mich, wie spät es ist. 11:30. Und welcher Tag? Montag, sage ich. Ich sehe, dass sie verwirrt ist. Ihr Blick verrät es. Und welches Jahr haben wir? Eine Frau tritt aus einem Laden. Mama, lass doch die Leute in Ruhe. Ich bin ja schon da. Ich gehe weiter. Selbst den Touristen ist die Hitze in dieser Stadt unheimlich, wie ich an manchen Gesichtern ablesen kann. Naja, viele haben zu Hause im Norden vielleicht einen schönen grünen Garten, Wald in der Nähe, Sommertemperaturen um 20 Grad. Ich wechsle auf die Schattenseite der Straße hinüber. An einem Kiosk sehe ich die Schlagzeilen. Waldbrände noch und nöcher. Und Opposition kritisiert Brüssels Energiespardiktatur. Regierung Sanchez unter Druck. Dann ein Foto des 79-jährigen Mick Jagger von der Stones-Tournee in der Waldbühne in Berlin. Jagger hüpft wie ein 18-Jähriger über die Bühne und singt I Can't Get No Satisfaction. Irre. Der Rock ist jugendlich vergreist. Barcelona, Fun City Blues. Auf meinem Abreißkalender heute Morgen ein Zitat von Alexander Bell, dem Telefonpionier, dessen Todestag am 2. August 1922 war. Geh nicht immer auf den vorgezeichneten Wegen, die nur dahin führen, wo andere bereits gegangen sind. Sommer in der heißen Stadt, Barcelona, Fun City Blues. Bevor ich ins Studio gehe, trinke ich noch einen Cortado auf der Ecke. Drüben hocken 2 Obdachlose im Schatten eines Hauses. Einer raucht Kette, Camel. Irre, denke ich, das ist teuer. Letztens erzählte mir jemand, dass er einen Sintecho kenne, der wegen des Rauchens auf der Straße lebt, nicht wegen des Alkohols. 500 Euro gibt er für Tabak aus, im Monat. Er spart sich die Miete. Andere haben ihr Haus versoffen, er verraucht seine Wohnung. Naja. Barcelona, Fun City Blues, eine Jahrhundert-Sommerhitze. Überall ist Niemandsland. Am Abend dann der Regen, heftig und plötzlich ergießt sich eine Gewitterschauer über die nach Wasser lechzende Stadt. Endlich der Tag, als der Regen kam. Willkommen im Niemandsland auf 91.4 FM Contrabanda. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich bin hier für alles zuständig. Für den guten Ton, für den Inhalt und für die Musik. Willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Yo, Dexter Gordon von dem Album Go and Swinging Affair, das Stück Cheesecake, eine Eigenkomposition von Dexter Gordon. Mal sehen, ob Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, diese Stimme erkennen. Es handelt sich um eine sehr berühmte deutsche Schauspielerin. Am Tag, als der Regen kam, heiß er flieht auf die glühenden Felder, auf die durstigen Wälder. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß er flieht. Ich war allein im fremden Land, die Sonne hatte die Erde verbrannt, überall nur Leid und Einsamkeit. Und du, ja du, so weit, doch eines Tages vom Süden her, da zogen Wolken über das Meer, und als endlich dann der Regen rann, fing auf. Sie ist nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine verdammt gute Sängerin, wie wir hier gerade gehört haben. Frau Barbara Sukowa, Original-Soundtrack des Films von Rainer Werner Fassbinder, Lola, Lili Marlene, Une femme allemande. Hast du schon gehört? Das ist das Ende, das Ende vom Kapitalismus. Jetzt ist er endlich vorbei. Wir fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden, und wir waren komplett. Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, Wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren? Weißt du noch? Beschriftet und zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche. Spielten wie eh und je die Stones, als hätten sie das Alter mal eben kurz abgeschafft. Der 79-jährige Mick Jagger, der 78-jährige Keith Richards und Ron Wood, erst 75 Jahre alt, die 22.000 Besucher in der Waldbühne hingerissen. Jetzt war es vielleicht wirklich das allerletzte Mal, die Stones live in Deutschland. Super, ich hatte zwischendurch Tränen in den Augen. Mega, mega, mega gut, wirklich. Und ich meine, die sind an die 80 und machen so eine krasse Show. Ich wollte einmal auf die Waldbühne. Das war crazy, horny, fucking shit. Die Waldbühne 1965. Das erste Stones-Konzert in Berlin endete im Desaster. Aufgeheizte Fans verwüsteten die Bühne. In der Zeit galten die Stones als Bad Boys und Bürgerschreck. Das ist längst vorbei. Die Stones kamen immer wieder nach Deutschland und elektrisierten die Massen mit ihren Klassikern. Und die Fangemeinde alterte mit. Für viele gestern war das nicht das erste Stones-Konzert. Sie waren 1965 dabei. Ja. Sie haben das alles hier zerstört. Ja, genau. So ist das. Jetzt bin ich ordentlich. Und irgendwie ist er immer noch mit dabei, der legendäre Schlagzeuger Charlie Watts, im letzten Jahr gestorben. Die Jubiläumstour, eine Tour der absoluten Rocklegenden. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 239. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit der Situation im frankistischen Lager beschäftigt hatten und auch die Rolle der Frau unter Frankismus untersucht hatten, wollen wir in der heutigen Folge mit den Mujeres Libres weitermachen. Die Gruppe Mujeres Libres, Freie Frauen, wurde, wie schon geschildert, kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges gegründet, um sich zwei Zielen zu widmen: der sozialen Revolution und der Verbesserung der Situation der Frauen. In den 3 Jahren ihres Bestehens waren mehr als 20.000 Mitglieder in über 150 Ortsgruppen organisiert. Sie gaben eine Zeitschrift heraus, leiteten Bildungs- und Ausbildungskurse für Frauen, organisierten Hilfsarbeiten für die Frontkämpfer und eigene Kolonnen von Frontkämpferinnen. Obwohl der Spanische Bürgerkrieg viele Historikerinnen beschäftigte, taucht die Rolle der Frau allerdings am Rande auf. Vera Bianchi forschte vor Ort im Bürgerkriegsarchiv in Salamanca und bezog spanische und US-amerikanische Forschungen in ihre Untersuchungen mit ein. Die Idee, innerhalb der anarchistischen Bewegung eine Frauenorganisation zu gründen, war auch unter den anarchistischen Frauen keineswegs unumstritten. Die bekannteste Gegnerin dieser Idee ist Federica Monsenge, die im Herbst 1936 als CNT-Mitglied, Ministerin für Gesundheit und Soziales, die erste Ministerin in Europa in der katalanischen Regierung wurde. Ebenso wie viele männliche CNT-Mitglieder war sie der Meinung, dass eine eigene Frauenorganisation nur zu Spaltungen führen könne und nicht notwendig sei, da mit der Abschaffung des Kapitalismus automatisch die Unterdrückung der Frauen verschwinden werde. Federica Monsenge ging davon aus, dass sich in der angestrebten neuen Gesellschaft sowohl die Frauen als auch die Männer ändern müssten, sodass vorher keine Frauengruppe nötig sei, sondern die individuelle Anstrengung aller, sich und die Gesellschaft zu ändern. Soledad Estorac berichtet über die Gründungsphase der Grupo Cultural Femenino, CNT, dass sie keine älteren Anarchistinnen, die sich bereits einen Namen gemacht hatten und von den Männern anerkannt wurden, für die Idee einer Frauengruppe gewinnen konnten. Deshalb konzentrierten sie sich auf die jüngeren Anarchistinnen. Aber auch einige der jüngeren, engagierten Frauen sahen keine Notwendigkeit, kollektiv für ihre Rechte als Frauen zu kämpfen, auch wenn sie dies heute anders beurteilen. So sagte Concha Pérez, in den 30er Jahren Mitglied der FAI und der JJLL heute. Nein, ich war nicht aktiv in Organisationen wie Mujeres Libres. Heute sehe ich das anders, aber in jenem Augenblick hielt ich es für nicht notwendig. Ich weiß nicht, ich dachte, dass wir die Sachen insgesamt verlangen müssten, dass man sie gemeinsam fordern müsste, Männer und Frauen. Denk dran, dass das in den Jahren der Republik war. Denk auch dran, dass die Kameraden, die Männer, nicht vorbereitet waren für diese Form der Kämpfe. Sie fassten es alles sehr schlecht auf. Naja, du weißt ja, wie sie sich jetzt anstellen. Sie verstehen es genauso wenig. Die Mujeres Libres verfolgten eine doppelte Strategie. Sie setzten auf die individuelle Initiative der Frauen, boten ihnen dann jedoch ein Kollektiv als unterstützende Basis für ihre Befreiung. Mujeres Libres – Theorie und Praxis. Aus mehreren Gründen besaßen die Mujeres Libres nicht eine Theorie. Zum einen lehnten sie als Anarchistinnen bewusst eine Vereinheitlichung ihrer Sicht auf die Welt und deren Veränderung ab, sondern ließen unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen. Zum anderen kann aufgrund der Dezentralisierung nicht klar entschieden werden, welche Meinung zu welchem Thema wann am verbreitetsten war. Und schließlich reagierten die Mujeres Libres auf die historische Situation. Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs setzten sie ihre Priorität darauf, den Faschismus zu besiegen und die Revolution fortzusetzen. Dabei konzentrierten sie sich auf die praktische Arbeit und verbrachten wenig Zeit damit, eine umfassende Theorie zu entwickeln. Die Themen wurden praxisorientiert diskutiert, wenn ein bestimmtes Problem gelöst werden musste. Die Abkehrung von der Erarbeitung größerer Theoriezusammenhänge erklären die Mujeres Libres in ihrer Zeitschrift. Aber die Taktik von gestern, wir haben es bereits gesagt, nutzt uns nichts. Wir können nicht länger mehr oder minder riskante Theorien aufstellen. Es ist auch nicht mehr die Zeit, mit Theorien zu jonglieren, während wir einen weit entfernten Horizont betrachten. Heute müssen wir tatkräftig sein und mit der Realität arbeiten, deren Gehalt dunkel bleibt. Diese Taten, diese Realitäten sind es, die jenes Bewusstsein bilden sollen, das wir anstreben. Zitiert nach der Zeitschrift Mujeres Libres Nummer 5, 65. Tag der Revolution, zweite Seite. Als einzige übergreifende Theorie entwickelten die Mujeres Libres die des doppelten Kampfes, la doble lucha. Weder allein die Befreiung der Frauen, noch allein die der Arbeiterklasse führen in eine freie Gesellschaft. Deshalb sei die Verbindung der beiden Befreiungskämpfe unerlässlich für eine wirkliche soziale Revolution. Da nur die Frauen selbst sich befreien können, genau wie die Arbeiterklasse sich nur selbst befreien kann, müssen die Frauen zwei Kämpfe in Angriff nehmen. Einen gemeinsam mit den Männern gegen den wirtschaftlich ausbeutenden und politisch unterdrückenden Staat und einen allein gegen die patriarchalischen Strukturen. Das Schwierige an letzterem ist, dass sie damit nicht nur gegen einen äußeren Feind kämpft. In der Zeitschrift Mujeres Libres Nummer 7, 8. Monat der Revolution, auf Seite 8 heißt es dazu: Die revolutionäre Frau muss auf zwei Gebieten kämpfen. Zunächst für ihre äußere Freiheit, in welchem Kampf sie den Mann als Verbündeten für dieselben Ideale hat, für dieselbe Sache, aber außerdem muss die Frau für ihre eigene Freiheit kämpfen, die der Mann schon seit Jahrhunderten genießt. Und in diesem Kampf ist die Frau allein. Das Schwierige daran ist, dass die Frau gegen die Tradition ankämpfen muss, die sie selbst, aber auch die Menschen ihrer Umgebung internalisiert haben. Sie muss die bequeme Gewohnheit überwinden und dabei kann ihr nichts außer der Freiheitsliebe helfen. Die Autorin Bianchi fährt in ihrem Buch »Feministinnen in der Revolution – Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg« fort. Da die Einstellungen der Mujeres Libres so eng mit ihrer praktischen Arbeit zusammenhängen, erscheint es mir sinnvoll, die Ideen gleich mit deren Umsetzung zusammen vorzustellen. Die Aktivitäten der Gruppe habe ich in vier Bereiche unterteilt, und zwar gegliedert nach den Zielen, die die Mujeres Libres mit den einzelnen Aufgaben erreichen wollen. Ihre Hauptaufgabe sah die Gruppe in der Befreiung der Frau, und die wichtigsten Bedingungen für die Beendigung ihrer Unterdrückung sah sie in der ökonomischen Unabhängigkeit, wozu diverse Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Um die Gesellschaft zu revolutionieren, legte die Gruppe auch viel Wert auf eine veränderte Kindererziehung und Pädagogik. Eine weitere ganz spezifische Aufgabe gingen die Mujeres Libres an, indem sie sich um die Prostituierten kümmerten. Die Zielsetzungen wurden weitgehend noch vor dem Bürgerkrieg entwickelt. Während des Bürgerkrieges unterstützten die Frauen die republikanische Seite auf verschiedene Weise. Die Beschreibungen der Aktivitäten der Mujeres Libres finden sich in ihrer Zeitschrift. Andere Belege gibt es nicht. Die Befreiung der Frau. Nach der feministischen Überzeugung der Mujeres Libres konnte es nur zu einer Befreiung der Frauen kommen, wenn diese ihre Emanzipation selbst in die Hand nahmen. Die Mujeres Libres sahen sich nicht als Kaderpartei, die die Frauenbefreiung durchführt, sondern als eine Art Katalysator, der die Frauen anstößt und mit den Mitteln versorgt, die sie zu ihrer selbstständigen Befreiung benötigen. Die beiden grundlegenden Dinge, die der durchschnittlichen Arbeiterfrau 1936 fehlten, waren Bildung und Arbeit. Eine elementare Bildung sahen die Mujeres Libres einerseits als notwendig für die Frauen an, um in besser bezahlte Arbeitsverhältnisse treten zu können, andererseits war die Kultur nach ihrem Verständnis ein Instrument der sozialen Revolution. Zur Realisierung dieser Fundamentalziele entwickelten die Mujeres Libres ein breit gefächertes Spektrum von Bildungs- und Ausbildungsangeboten, von sozialen Hilfen und kooperativen Verbindungen. Die Breite und Neuartigkeit des Angebots beeindruckt vor allem vor dem Hintergrund, dass es in weniger als 3 Jahren aufgebaut wurde. Dies scheint mir ein zusätzlicher Beleg dafür zu sein, dass es der Gruppe mit ihren emanzipatorischen Zielen und Praxisansätzen gelang, zu einem lebendigen und relevanten Teil der sozialen Bewegung zu werden. Sie hörten »Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges«, Folge 239, eine Lehmannsland-Produktion 2022. Literaturhinweis: Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch »Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg« von Vera Bianchi. Erschienen im Unrast Verlag Münster 2003. Pasarán. Pasaremos. Dort im Tal bin ich geboren, dort zwischen den Wiesen und Feldern, wo die Ähren sich wiegen im Spätsommerwind, da waren wir zu Haus. Jetzt ziehen wir durch fremdes Land, er wird uns dereinst vergeben. Denn tiefschwarzer Rauch steht am Horizont, wir ziehen durch fremdes Land. Nah am Wald stand unser Haus, im Schatten von uralten Bäumen, und am Gartenzaun blühte der Flieder im Mai, dort waren wir daheim. Jetzt ziehen wir durch fremdes Land, wer wird uns dereinst vergeben? Denn Leben und Tod liegen in unserer Hand, wir ziehen durch fremdes Land. Das war unsere schönste Zeit, wir sangen die alten Lieder und wir saßen beisammen am Feuer beim Rhein, dort war jetzt ziehen wir durch fremdes Land. Wer wird uns dereinst vergeben? Ganze Städte, die haben wir niedergebrannt. Wir ziehen durch fremdes Land. Doch nachts lagen wir oft wach und träumten von Freiheit und Ferne, und so gingen wir eines Tages fort, um die weite Welt zu sehen. Jetzt ziehen wir durch fremdes Land, wer wird uns dereinst vergeben? Denn so mancher, der liegt dort im Wüstensand, wir ziehen durch fremdes Land. Bin ich geboren, dort zwischen den Wiesen und Feldern, wo die Ähren sich wiegen im Spätsommerwind, da waren wir zu Haus. Jetzt ziehen wir durch fremdes Land, wer wird uns dereinst vergeben? Denn Leben und Tod liegen in unserer Hand. Wir ziehen durch fremdes Land. Jetzt ziehen wir durch fremdes Land. Wer wird uns dereinst vergeben? Denn tiefschwarzer Rauch steht am Horizont. Wir ziehen durch fremdes Land. Historische Schaltkreise 2, wieder mal eine Hochzeit. Erstes Kapitel. Parteien, die uns nicht passen, verbieten wir. Wieder mal eine Hochzeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Luftwaffe hat in den Morgenstunden eine Terrorzelle im Norden bombardiert. 4 Terroristen wurden dabei getötet. Die Börse zeigt erste Anzeichen einer Erholung. Parteien, die uns nicht passen, verbieten wir. Wieder mal eine Hochzeit bombardiert in Nordafghanistan. Mit Braut und Tochter und Kind und Kegel. Naja, das mit der Torte ist so eine Redensart. Die haben da ja anderes Süßzeug. Passiert so alle 2-3 Monate mal wieder. Die Amis nennen das Wedding Bombing. Später sehen sie sich die Videos an und reißen ihre Witze. Es gibt natürlich auch noch Kid Bombing, Market Bombing, Housewife Bombing und allerlei Bombing mehr. Sie denken jetzt sicher, das wäre ein Witz. Naja, denken Sie, was Sie wollen. Wedding Bombing. Jedenfalls Untersuchungskommission ankündigen. Bedauerlicher Zwischenfall. Ein paar Handvoll Dollars für die Hinterbliebenen. Allein schon, um die Blutrache abzukaufen. Ist das klar? Ist das klar? Ist das klar? Wedding Bombing. Geheimeinsatz der Ami Delta Force Kommando. Helfen. Imam Saib heißt das Kaff. gottverlassenes Nest. Der erste Bombenangriff traf das Gästehaus. Koch, Leibwächter, zwei Frauen waren sofort tot. Dann kamen die Hubschrauber. Wedding, Wedding, Wedding. Das sind ganz präzise Operationen, sozusagen mit dem Skalpell chirurgisch ausgeführt, Laserstrahl gelenkt. Direkt vom Satelliten aus dem Weltall heraus. Schauen Sie, es kommt bedauerlicherweise immer wieder vor, dass die Terroristen ihre religiösen und familiären Feste und Stammestraditionen missbrauchen. Der Terrorist zeigt da sozusagen vor Ort Präsenz. Die Wahrheit. Erzählen Sie das. Unsere informellen Mitarbeiter, ebenfalls vor Ort, die uns nebenbei gesagt eine hübsche Stange Dollar kosten, geben also Meldung, die Koordinaten treffen ein und dann... Schaus die Luftbombenrakete, wie das göttliche Strafgericht aus dem Himmel herab. Und wir haben einige Feinde weniger, die unsere Jungs angreifen können. Verstehen Sie? Kabul, eine schwer bewachte Villa in der Sicherheitszone. Innenausstattung. Das ist die Wahrheit. Erzählen Sie das Ihren Radiohörern. Nun, diese informellen Mitarbeiter haben bisweilen auch ihre privaten Abneigungen und Rechnungen zu begleichen, Herr Botschafter. Das ist alles schon vorgekommen. Die bestellen praktisch unsere Luftwaffe, um einen ihrer Rivalen im Krieg der Drogenkartelle ausschalten zu lassen. Dass es da auch zu Kollateralschäden kommt, wollen wir ja gar nicht leugnen. Aber bedenken Sie doch, wenn wir sie heute töten, wo sie noch klein sind, haben wir in 5 oder meinetwegen 8 Jahren eine Menge Kalaschnikows weniger gegen uns gerichtet. Das ist die Wahrheit. Erzählen Sie das Ihren Radiohörern. Helfen, helfen. Was denken Sie denn, was unsere Armee hier macht? Die Zukunft vorbereiten, damit in den nächsten 50 Jahren von diesem verfuckten Land nie mehr eine Gefahr für uns ausgehen kann. Was denken Sie denn, was unsere Armee hier macht? Die wahren Ziele dieses Krieges nenne ich Ihnen gerne. Zerstören so viel wir können. Zurück in die Steinzeit mit Ihnen, zurück in die Höhlen, zurück ins Paläolithikum. Ein Land lässt sich dann am leichtesten von außen beherrschen, wenn es innerlich schwach, rückständig, chaotisch und verelendet ist. Schwach an Haupt und Gliedern, wenn ich das mal so sagen darf. Doch das Wichtigste ist eine diktatorische Führung. Meinetwegen auch eine Oligarchie, Plutokratie, Kleptokratie oder was Sie wollen. Meinetwegen ja, aber immer unter dem demokratischen Mäntelchen, das ist klar. Die allerdemokratischen Parteien zaubern wir Ihnen da unter dem imperialistischen Hut. Parteien, Wahlurnen, Oppositionsklüngel, das ganze Brimborium muss sein, da weichen wir nicht ab. Aber eben hübsch unter der Fuchtel. Bewachte Demokratie. Parteien, die uns nicht passen, vergessen wir. Das ist die Wahrheit. Erzählen Sie das. Demokratie hieße doch, die Macht zu verteilen und auf die Basis einer echten Kontrolle durch das Volk zu stellen. Aber solch einen Luxus werden wir uns als Imperium natürlich nicht erlauben. Ein selbstbewusstes und aufgeklärtes Volk ist schwer zu kontrollieren. Das versteht doch jeder Grünschnabel von CIA-Lehrern. Was wir brauchen, sind verblödete Massen, abergläubisches Gesindel, das in Staub kriecht, bemalte Ölgötzen anbetet und seine Hirne mit dem Auswurf der Fernsehanstalten und den archaischen Gesetzen der Bibel und des Aberglaubens nähert. Meinetwegen noch Fußball und Pornografie. Das ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Erzählen Sie das. Da pflanzen wir die kleinen, gefräßigen, von uns in Harvard herangezüchteten Klicken hinein, die für uns den Job machen, unser Business. Verstehen Sie? Meinetwegen noch Fußball und Pornografie. Das ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Erzählen Sie das Ihren Radiohörern. Land. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Seit 1998 im Äther. Que le jodan al Internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Des de Caldes de Montbui, un salut molt cordial als oients d'aquest meravellós programa, Niemandsland. Ràdio Contrabanda, FM 91.4 de Barcelona. Verzückt zu Sündern macht, Gebote, die wir übergehen, kann im Dunkeln niemand sehen. Die Nacht ist wunderschön. Ich will nicht schlafen. Es mich zum Dunkel hin, der Sonnentod ist für mir verglühen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt, die kalte Nacht ist für mir verglühen, trinkt das Schwarz in tiefen Zügen. In die Knochen und kein Gebet und keine Kerzen heucheln Licht in unsere Herzen. Das Tageslicht ist kein Verlust, die Nacht hält vielen ihre Brust. Trinker, Buren und Verschwörer sind den Schatten zugehörig. Die Nacht ist wunderschön. Sonnentod ist für mich Vergnügen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt, die kalte Nacht ist mir Vergnügen, trinkt das Schwarz in tiefen Zügen. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 1. bis zum 15. August 2022. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Krieg und Geheimdienste. Seit Seit Kriegsbeginn haben die Sicherheitsbehörden 31 Reisen von Personen mit rechtsextremistischen Bezügen aus Deutschland in die Ukraine registriert. Nach Erkenntnissen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz wollten 8 von ihnen an Kampfhandlungen teilnehmen. Bei 2 lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie diesen Plan in die Tat umgesetzt haben. 6 Personen hielten sich demnach wahrscheinlich noch in der Ukraine auf. Bei 5 weiteren sei die Reise gescheitert oder habe gestoppt werden können. Etwa durch eine behördliche Ausreiseuntersagung mit Sicherstellung des Reisepasses. Wer dennoch reist, kann sich strafbar machen. So soll verhindert werden, dass Extremisten eine intensive Waffenausbildung erhalten, Kriegserfahrung erlangen oder gar an Kriegswaffen kommen. Insgesamt seien Reiseabsichten von 52 Personen bekannt geworden. Nähere Angaben zu ihnen machten die Behörden nicht. Nach Spiegelinformationen handelt es sich bei den 8 mutmaßlichen Kombattanten überwiegend um Angehörige der rechtsextremen Szene, die offenbar auf ukrainischer Seite kämpfen wollten. Ja, warum auch nicht? Bei den Azov-Jungs, die sind ja so nett und faschistisch. Habe heute ein lustiges WhatsApp-Filmchen bekommen, auf WhatsApp. Da heißt es, die Ampelkoalition verheizt unseren Wohlstand. Alles oder nichts. Es geht um die Energie und besonders die Gasknappheit. Wladimir Putin, so schreibt der Spiegel, dreht am Gashahn und Deutschland fürchtet sich. Die Wirtschaft blickt in den Abgrund. Einzelne Branchen müssen mit dem ausrechnen. Die Politik versucht, das Schlimmste zu verhindern. Aber entscheidend werden die sein, die sich schlecht zum Energiesparen zwingen lassen. Die Bürger. Ja, die Bürger sollen ausbaden, was die Politik nicht hinbekommt, nämlich ein friedliches Europa mit Sicherheitsgarantien zu schaffen. Dafür müssen jetzt alle das Dreifache und Vierfache und Fünffache bezahlen. Klaus Müller, der ist 51 Jahre alt und Präsident der Bundesnetzagentur, bekam vom Bundeskabinett am Tag vor dem russischen Überfall auf die Ukraine grünes Licht für seine Berufung, diese Behörde zu übernehmen. Seither ist er vor allem mit einer Frage beschäftigt. Wird dieses Land in den nächsten Monaten im Herbst und Winter genügend Gas zur Verfügung haben? Und was passiert, wenn nicht? Wie es im Moment aussieht, wird das nicht der Fall sein. Für den Fall eines Gasmangels, sagt Müller, werde ich keine guten Entscheidungen treffen können. Sein Blick schweift aus dem Fenster. Ich hoffe, es werden nur weniger schlechte Entscheidungen sein. Er hat es ohnehin nicht allein in der Hand. Müller kann in seinem Büro in Bonn tun und lassen, was er will. Am Ende sitzt Wladimir Putin am längeren Hebel. Sollte Russlands Präsident entscheiden, noch weniger Gas nach Deutschland zu schicken, gäbe es für Müller irgendwann nichts mehr zu verteilen oder jedenfalls viel zu wenig, um das Land am Laufen zu halten. Seit dieser Woche sind die Aussichten noch düsterer. Der russische Staatskonzern Gazprom lässt nun nur noch 20% der möglichen Gasmengen durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen, angeblich wegen technischer Probleme. In der Bundesregierung geht man eher von politischen Gründen aus. Gas als Waffe. Putin spielt dieser Tage mit dem Westen. Besondere Freude dürfte ihm das Spiel mit Deutschland bereiten, das sich in der Vergangenheit so abhängig vom billigen russischen Gas gemacht hat wie kein zweites großes Industrieland. Putin ist ein Deutschlandkenner, deshalb kennt er auch die deutschen Ängste. Die Angst vor Verarmung durch exorbitante Energiepreise, vor Arbeitslosigkeit, falls Branchen zusammenbrechen sollten. Bislang habe man mit einer Liefermenge von 40% kalkuliert, sagt Netzagenturchef Müller. Auf dieser Basis hätte die Chance bestanden, eine Gasmangellage gerade noch abzuwenden, wenn zugleich Eisengas gespart worden wäre. Doch nun kommt nur noch die Hälfte davon an. Die Entscheidung des russischen Präsidenten in dieser Woche hat den Stress für unsere Gasversorgung signifikant erhöht. Könnte deshalb sein, so der Spiegel, dass er im Herbst und im Winter über die Existenz von Branchen und Betrieben entscheiden muss, in denen Zehntausende Menschen beschäftigt sind. Private Haushalte und kleinere bis mittlere Unternehmen, so schreibt es eine EU-Regelung vor, sollen bis zuletzt beliefert werden. Ebenso Einrichtungen, die für die öffentliche Sicherheit und den Schutz von Gesundheit und Leben zwingend notwendig sind. Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Altenheime. Als erste Industriebetriebe wären wohl jene dran, die keine lebensnotwendigen Dinge produzieren. Doch welche sind das? Seit Monaten läuft ein brutaler Wettbewerb. Wird Müllers Netzagentur bestürmt. Mein Mailfach quillt über, erzählt er. Unternehmer schreiben ihm, wie systemrelevant ihr Betrieb sei und dass er auf keinen Fall als erster dran sein dürfe. Lobbyverbände wollen, dass ihre gesamte Branche ausgenommen wird. Da gibt es Papierhersteller oder Glasproduzenten, sagt Müller. Die würden zwar auf den ersten Blick nicht systemrelevant erscheinen, doch in Papier werde Mehl verpackt und in Glas Impfstoff. Wie gesagt, wirklich gute Entscheidungen kann es in einer solchen Lage kaum geben. Ob Müller tatsächlich über Leben und Sterben von Betrieben entscheiden muss, hängt vom Gemüt Wladimir Putins und vielen anderen Faktoren ab. Schreibt der Spiegel, vom Gemüt Wladimir Putins, haha. Die müssen verhandeln und Frieden machen, sonst gibt es die Katastrophe, die sie jetzt so schön heraufbeschwören. So verbrauchte Deutschland im sonnigen April 2020, als die mittlere Temperatur 10,5 Grad Celsius betrug, rund 5,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Im kühlen April 2021 hingegen 6,1 Grad waren es mehr als 9,6 Milliarden Kubikmeter. Der Unterschied entspricht fast einem Viertel der Menge, die derzeit in sämtlichen Speichern Deutschlands gelagert ist. Viel hängt auch von der Bereitschaft der Deutschen zum Energiesparen ab, vor allem zum Gassparen. Laut einer Modellrechnung des Brüsseler Thinktanks Bruegel für den Spiegel droht den Europäern und insbesondere den Deutschen im Winter das Gas auszugehen, wenn die Lieferungen durch Nord Stream nicht wieder steigen. Demnach würden die Speicher EU-weit im März kommenden Jahres leerlaufen, in Deutschland sogar schon im Februar. Um das zu verhindern, müssten die EU-Staaten ihren Verbrauch um durchschnittlich 11% gegenüber den vergangenen Jahren senken. Deutschland müsste sogar doppelt so viel einsparen, 22%. Im schlimmsten Fall würde die Bundesregierung die sogenannte Notfallstufe ausrufen. Klaus Müllers Behörde wäre damit für die Gasverteilung zuständig und könnte große Verbraucher vom Gasnetz abklemmen. Stahlwerke, Glashütten, die Keramikindustrie. Viel Vergnügen! Die Rüstungsindustrie natürlich nicht. Die hat ja ihre 100 Milliarden Aufträge bekommen. Niemandsland. Dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, wissen wir mittlerweile zu Genüge. Und wir prangern das natürlich gebührend an. Dass Russland die Menschenrechte verletzt und bei seiner Kriegsführung nicht zimperlich ist, wissen wir auch und prangern das an. Nun aber soll endlich auch das Schweigen über die menschenrechtswidrige Kriegsführung der ukrainischen Armee gesprochen werden. Amnesty International kritisiert nämlich die Kriegsführung der Ukraine. Amnesty International hat der ukrainischen Armee vorgeworfen, durch ihre Militärtaktik Zivilisten zu gefährden. Kiew reagiert empört. Russische Medien zitieren natürlich umgehend aus dem Bericht. Seit Februar tobt also der Krieg in der Ukraine. Nun hat sich die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die ukrainische Kriegsführung genauer angesehen und Vorwürfe gegen Kiews Armee erhoben. In einem Bericht wirft die Organisation den ukrainischen Truppen vor, mit ihrer Taktik gegen Putins Armee zum Teil Zivilisten in Gefahr zu bringen. Bei der Abwehr der bereits seit mehr als 5 Monaten andauernden russischen Invasion errichteten die Ukrainer Militärbasen etwa in besiedelten Wohngebieten, darunter auch in Schulen und Krankenhäusern, oder bedienen dort Waffensysteme, heißt es in einem am Donnerstag erschienenen Amnesty International Bericht. Das Kriegsrecht aber verlange von Konfliktparteien, militärische Objekte so weit wie möglich entfernt von zivilen Einrichtungen zu platzieren, mahnte die Organisation. Das ukrainische Vorgehen sei ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, das nicht durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gerechtfertigt werde. Amnesty International fanden demnach in den Regionen um Mykolaiv im Süden der Ukraine sowie bei Kharkiv und im Donbass in der Ostukraine bei Recherchen zwischen April und Juni Beweise dafür, dass ukrainische Streitkräfte von Wohngebieten aus geschossen und in 19 Städten und Ortschaften Militärposten unter anderem in Schulen und Krankenhäusern eingerichtet hätten. Amnesty zitiert einen Anwohner mit den Worten: Wir dürfen bei den Entscheidungen des Militärs nicht mitreden, aber den Preis dafür bezahlen wir. Die Menschenrechtsorganisation stellte klar, dass die ukrainische Verteidigungstaktik in keiner Weise die vielen wahllosen Schläge des russischen Militärs mit zivilen Opfern rechtfertige. Russlands Angriffe bezeichnete die NGO als Kriegsverbrechen. Während der Bericht von krimeltreuen russischen Medien ausführlich thematisiert wurde, zeigt sich Kiew empört. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak warf Amnesty eine Beteiligung an einer russischen Propagandakampagne vor, mit welcher die westlichen Waffenlieferungen gestoppt werden sollten. Die einzige Gefahr für Ukrainer ist die russische Armee aus Henkern und Vergewaltigern, die in die Ukraine kommen und einen Genozid verüben, schrieb Podolyak auf Twitter. Er verwies zudem darauf, dass immer wieder Bewohner aus frontnahen Städten evakuiert würden, eben weil das Leben der Zivilbevölkerung für die Ukraine Priorität habe. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar wurden wiederholt Fälle schwerster Verbrechen an Zivilisten öffentlich, für die die Ukraine, aber auch große Teile der internationalen Gemeinschaft Russland verantwortlich machen. Zu den schockierendsten Fällen zählen etwa der Fund hunderter Leichen im Kiewer Vorort Butscha oder ein Raketenangriff, der im April fliehende Ukrainer in der östlichen Stadt Kramatorsk traf. Während die deutsche Regierung den Ukrainern so gerne hilft, ist die Frage, wie geht man mit den eigenen Menschen im eigenen Land um? Es gibt eine Statistik, die prophezeit eine Rentenlücke für Millionen. Immer mehr Erwerbstätige erreichen gesetzliches Alter für Ruhestand und verarmen bei der Teuerungswelle, die gerade stattfindet. Der demografische Wandel macht sich in Deutschland immer stärker bemerkbar. Bis 2036 erreichen rund 12,9 Millionen Erwerbstätige das gesetzliche Rentenalter, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Das entspricht knapp 30% der aktuell erwerbsfähigen Personen. Viele Altersruheständler setzen sich inzwischen mit der Frage auseinander, ob sie im Alter noch ihren Lebensstandard halten können. Das Handelsblatt schrieb am Mittwoch, dass sich inzwischen jeder vierte Deutsche mit den Folgen der Inflation beschäftigt. Dauerhaft steigende Preise spielen für das Leben im Alter eine große Rolle. Mit der Zeit entwerten sie auch üppige Renten. Der Versicherungskonzern Allianz stellt seit 2020 ein Tool zur Verfügung, um dies zu veranschaulichen. Der Rentenkompass zeigt unter anderem, wie hoch die Rente einmal sein müsste, damit sie der Kaufkraft von heute entsprechen würde. Um den Verlust an Kaufkraft ausrechnen zu können, braucht man den Rentenkompass, aber nicht. Einfache Kenntnisse in Mathematik dürften reichen. Für die Allianz hat er den Vorteil, dass der Konzern mit ihm an viele persönliche Daten gelangt und maßgeschneiderte Angebote für eine private Altersversorgung offerieren kann. Die Lage ist, je mehr Zeit man noch bis zur Rente hat, und je höher die Inflation ist, desto größer wird die Diskrepanz. Angenommen, man möchte in 15 Jahren in Rente gehen und man möchte dann eine monatliche Rente beziehen, die der heutigen Kaufkraft von 2160 Euro entspricht. Bei einer durchschnittlichen Inflation von 2% müsste die Rente im Jahr 2037 bei rund 2900 liegen. Bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 4% wäre eine Rente in Höhe von 3890 notwendig. Wird die Inflation berücksichtigt, scheint Altersarmut unvermeidlich zu sein, vor allem für Frauen. Im Jahr 2020 erhielten 83% von ihnen eine monatliche Rente von unter 1200 Euro ausgezahlt. Im Schnitt betrug die Rente 800 Euro im Monat. Sofern sie im Jahr 2037 noch leben sollten, bräuchten sie bei einer Inflation von 2% eine Durchschnittsrente von mindestens 1120 Euro, damit sie der heutigen Kaufkraft entspricht. Bei einer durchschnittlichen Inflation von 4% bräuchten sie dann schon mehr als 1558 Euro monatliche Rente. Bei Männern lag die Durchschnittsrente im Jahr 2020 bei 1227 Euro im Monat. Bei denselben Grundannahmen bräuchten sie im Jahr 2037 dann eine durchschnittliche Rente von 1718 Euro im Monat, bei 4% Inflation entsprechend 2390. Der Ruf nach einem Mehr an privater Vorsorge scheint vor diesem Hintergrund schlüssig, doch geht er an den sozialen Realitäten vorbei. Wer kein Geld zum Sparen hat, kann damit nicht vorsorgen. Und vieles deutet darauf hin, dass die Menschen nicht sparen können. So heißt es nun im Handelsblatt, die Sparkassen in Baden-Württemberg hätten vergangene Woche mitgeteilt, dass ihre Kunden kaum noch Geld zum Sparen übrig hätten. Die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden braucht ihre kompletten Einnahmen für die Deckung der monatlichen Ausgaben, wurde Sparkassenpräsident Peter Schneider zitiert. Viele Menschen steuern damit auf eine Rentenlücke zu, mit anderen Worten auf die Altersarmut. Und es wird immer deutlicher, dass die gesetzliche Rentenversicherung reformiert werden muss. Ein Vorschlag wäre, die Höhe der Renten mit der Inflation mitwachsen zu lassen. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німанс Ленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Ich verlasse einen Artikel aus der Zeitung Junge Welt von Herrn Bernd Müller, Rentenlücke für Millionen, aus der Ausgabe vom 5.8.2022. Kommen wir noch einmal zum Thema Krieg in der Ukraine. Die Frage ist, ob Weißrussland, Belarus, ebenfalls in den Krieg mit hineingezogen wird. Minsk. Mehr als 250 Soldaten aus Belarus nehmen ab Ende August an einem großen russischen Militärmanöver teil. Zu der Übung Vostok 2022, Osten 2022, werden Soldaten einer mechanisierten Brigade des Wehrkreises West in Belarus entsandt, wie die belarussische Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag mitteilte. Zuletzt hatten russische und belarussische Truppen Anfang des Jahres gemeinsam geübt. Die Vostok-Manöver finden im Osten Russlands statt. Zu den Spannungen zwischen den Supermächten USA und China schreibt die Junge Welt Folgendes. Beijing. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Donnerstag ein Großmanöver rund um die Insel Taiwan abgehalten. Die Übungen begannen mit dem Abschuss von Langstreckenraketen, wie die englischsprachige Online-Zeitung Global Times meldete. Sie zitierte Beobachter, die davon ausgehen, dass die Raketen auch vom chinesischen Festland aus über Taiwan flogen und dann in Seegebieten östlich der Insel einschlugen. Zudem sei auch eine Flugzeugträgergruppe mit mindestens einem atombetriebenen U-Boot zu dem Manöver entsandt worden, so die Global Times. Laut einer bereits am Mittwoch ausgegebenen Pressemitteilung werden eine mögliche Blockade der Insel sowie See-, Land- und Luftangriffe geübt. Zum Einsatz seien unter anderem auch Hyperschallraketen und Tarnkappenjets gekommen. Die USA hatten diese Spannung provoziert, nachdem die Parlamentssprecherin Nancy Pelosi zu einem Besuch nach Taipei eingeschwebt war und dort für die US-amerikanische Art, Demokratie zu praktizieren, geworben hatte. Thema Spannungen in den früheren sowjetischen Sowjetrepubliken. Lettland wird sowjetisches Siegesdenkmal demontieren, schreibt die Presse an diesem Mittwoch. Riga. In Lettlands Hauptstadt Riga soll in den kommenden Wochen mit der Demontage des sowjetischen Siegesdenkmals begonnen werden. Der Abbau des Monuments soll dann innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist bis zum 15. November abgeschlossen sein, teilte Bürgermeister Martin Stakis am Donnerstag mit. Wie das aus einem 79 Meter hohen Obelisken und mehreren Bronzenstatuen bestehende Denkmal abgebaut werde, sei noch unklar. In dem baltischen EU- und NATO-Land müssen nach einem Parlamentsbeschluss alle Objekte, die totalitäre Regime verherrlichen, wie es da heißt, bis zum 15. November demontiert werden. Die Regelung zielt speziell auch auf den Abriss des sowjetischen Siegesdenkmals. Russland hat dagegen scharf protestiert. Das Monument wurde 1985 zum 40. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg errichtet, als Denkmal für die Befreier von Sowjetlettland und Riga von den deutsch-faschistischen Invasoren. Auch das Thema Armut macht vielen Menschen in Deutschland große Sorgen. Armut und kein Ende. Millionen Menschen in der BRD müssen mit geringen Einkommen über die Runden kommen. Industrie droht bei steigenden Energiepreisen mit Massenentlassungen. Nachdem die Lohnabhängigen hierzulande bereits darauf eingestimmt worden sind, im kommenden Winter zu frieren und Strom zu sparen, sollen sie sich auch noch darauf einstellen, ihren Job zu verlieren und zu verarmen. Schon vor dem Ukraine-Krieg, rasanter Inflation und Energiekrise galten viele Menschen in der Bundesrepublik als armutsgefährdet. Nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das 2021 rund 13 Millionen Menschen, was einem Anteil von 15,8% der Bürger entspricht. Frauen, Rentner und Familien mit mehreren Kindern sind dabei überdurchschnittlich betroffen. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügt, das im vergangenen Jahr für Alleinstehende auf 15.009 Euro netto jährlich, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern bis 14 Jahren auf 31.520 Euro netto im Jahr beziffert wurde. Im Monat sind das 1.251 bzw. 2.627 Euro. Während sich gegenüber dem Vorjahr kaum etwas an diesen Zahlen geändert hat, warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband nun, dass sich die Armutssituation 2022 angesichts der enormen Preissteigerungen deutlich verschärfen werde. Bereits am Mittwoch hatte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, die Bedeutung einer deutlichen Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung unterstrichen. Eine aktuelle wissenschaftliche Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und der Ruhr-Universität Bochum bestätigte, dass eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes die dringendste Maßnahme bei der Einführung eines Bürgergeldes sei. Bis die Regelsätze neu berechnet seien, müsse Hartz IV um mindestens 200 Euro monatlich pro Person erhöht werden. Das von Hubertus Heil und der Bundesregierung angekündigte Bürgergeld wird sich daran messen lassen müssen, ob es hoch genug ist, um wirklich vor Armut zu schützen, so Schneider in einer Pressemitteilung. Am Ende zähle, wie viel Geld die Menschen im Portemonnaie hätten. Unterdessen malen Wirtschaftsvertreter ein düsteres Szenario von Massenentlassungen an die Wand. Wenn die Strompreise für die Industrie nicht runtergehen, könnten tausende Jobs in Bayern, zehntausende Jobs in Deutschland auf der Kippe stehen, zitierte Bild am Donnerstag Manfred Gößl, den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer München-Oberbayern. Sollte kein Gas mehr aus Russland geliefert werden, wären in Bayern 1 Million Arbeitsplätze direkt oder indirekt in Gefahr. Bundesweit könnten 5 Millionen Arbeitsplätze gefährdet sein. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Bekleidungsherstellers Trigema, Wolfgang Grupp, in Bild. Wenn die Energiepreise nicht schnell sinken, droht uns sicher eine große Entlassungswelle. Ganz andere Akzente setzten Vertreter von Gewerkschaften, Sozialverbänden und der evangelischen Kirche in einem Solidaritätsaufruf vom 1. August. Für den Zusammenhalt in unserem Land kommt es jetzt darauf an, zuerst die in den Blick zu nehmen, die auf Solidarität angewiesen sind. Menschen mit geringen bis durchschnittlichen Einkommen, Rentnerinnen und Bezieherinnen von Transferleistungen. Sie müssten ganz besonders von den hohen Preisen für Energie und Lebensmittel entlastet werden. Dabei sind besonders diejenigen in Mitverantwortung zu nehmen, die über große Einkommen und Vermögen verfügen. Profiteure der steigenden Preise gibt es schließlich zuhauf. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Und an dieser Stelle die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Feuer im Berliner Grunewald. Mit Wasserwerfern bekämpft die Feuerwehr den Brand aus der Entfernung. Da auf dem Sprengplatz der Polizei noch Munition liegt, wird das Gelände mit einem ferngesteuerten Roboter der Bundeswehr erkundet. Straßen und Bahnlinien sind gesperrt. Krankschreibung wieder per Telefon. Wer erkältet ist, kann sich ab sofort wieder krankschreiben lassen, ohne eine Arztpraxis zu besuchen. Das beschloss der Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Die Regelung war Ende Mai ausgelaufen. Kritik an geplantem Infektionsschutzgesetz. Der Lehrerverband VBE bemängelte, dass in Grundschulen keine Maskenpflicht vorgesehen ist. Die Bundesärztekammer forderte bundesweite Regelungen für den Fall, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. März für Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Der CDU-Chef forderte die Bundesregierung auf, schnell zu entscheiden, etwa auf einer Bundestags-Sondersitzung in der Sommerpause. Neue Brennstäbe seien international verfügbar. März besichtigte mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut. US-Basketballerin Griner in Russland verurteilt. Ein Gericht in einem Moskauer Vorort verhängte 9 Jahre Haft wegen Drogenschmuggels. In Griners Gepäck waren Vape-Patronen mit Haschischöl gefunden worden. Nach ihrer Aussage war ihr nicht bewusst, dass das in Russland verboten ist. Das Wetter morgen im Süden und Osten Schauer und noch einzelne Gewitter. Von Nordwesten her freundlicher und nicht mehr so heiß. 19 bis 37 Grad. das Flussbett eingetrocknet, suchten Kinder nach dem Ufer, suchten in den flachen Tiefen nach den Fischen, die inzwischen über alle Berge waren. Als die Meere uns verließen und der Regen ihnen folgte, als die Pflanzen sich geweigert, das Geringste noch zu tun, sprach der Landesherr betroffen: Jetzt ist wirklich Polen offen. Wir sind Herren dieser Welt, die gesiegt zu Meer und Land. Wer sich uns entgegenstellt, kommt an die Wand. Als die Löwen abgezogen und die Tiger ihnen folgten, als der letzte Hahn sich rüstet und zum Aufbruch sich entschloss, kamen Bauern und Gelehrte und noch andere empörte. Als die Sonne still verglühte, rangen Frauen ihre Hände, liefen Männer bis ans Ende, bis ans Ende dieser Welt. Sie schworen ewig Rache bis ins Alter, letzte Glied. Und ihr Hass vertrieb die Sterne, bis kein einziger verblieb. Und sie folgten all den Löwen und sie winkten all den Herren. Notícies de Barcelona a Niemands Land. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 1. bis zum 15. August 2022. Investorenabzocke. Die Promotionsfirmen, die das Hermitage-Projekt im Hafenbereich von Barcelona betrieben und gesponsert haben, verlangen jetzt über ihre Anwaltskanzleien 141 Millionen Euro Entschädigung für sogenannte Daños y Perjuicios vom Rathaus der Stadt, wegen, wie gesagt, entgangener Gewinne und Schädigungen. Das Museumsprojekt Hermitage wurde vom Rathaus als ungeeignet für die Stadt abgelehnt. Die Investoren argumentieren jetzt, dass sie seit 2013 die Franchising-Marke Hermitage St. Petersburg für Barcelona betrieben und das Rathaus sie mit administrativen Maßnahmen hingehalten habe, besonders die nicht erteilte Genehmigung mit der Hafenverwaltung Autoridad Portuario sei hier entscheidend. 5,5 Millionen habe man in das Projekt für Planung und Entwicklung ausgegeben. 135,5 Millionen seien entgangene Gewinne. Die Parteien im Rathaus ERC und NKOMU, die Partei von Bürgermeisterin Ada Colau, waren ausschlaggebend für die Nichtgenehmigung des Projekts Hafenmuseum Hermitage, abgesehen vom Bürgerprotest gegen die weitere Gentrifizierung ihres Lebensraumes zugunsten von Touristen, Spekulanten und Investoren. Thema Diskotheken und Forschungsstätten. Forschung statt Tanzen. Das Rathaus von Barcelona und der Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC in den Abkürzungen auf Spanisch, der Oberste Rat für wissenschaftliche Forschungen, haben am 27. Juli das Protokoll zur Kollaboration zur Erweiterung des Centro Mediterráneo de Investigación Marinas y Ambientales, das sogenannte CMIMA, am Paseo Marítimo de Barceloneta beschlossen. Hierzu wird ein weiterer Standort für die Forschung in Betrieb genommen, nämlich das Lokal der ehemaligen Diskothek Opium. Das heißt Forschung statt Opium. Der Teniente de Alcalde für Kultur im Rathaus, Jordi Martí, begrüßte am Mittwoch, dem 27. Juli, vor der Presse die Erweiterung städtischer Räume für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke. Gleichzeitig werde an dieser Stelle eine Verbesserung des Strandboulevards für die Bürger und Bürgerinnen vorgenommen. Der Paseo Marítimo leidet seit Jahren unter den negativen Auswüchsen des Massentourismus. Das heißt, Alkohol, Schlägereien und Raubüberfälle sind im Gefolge des intensiven Nachtlebens an der Tagesordnung. Wissenschaft statt Sauftourismus ist jetzt die Parole. Thema Transport und öffentlicher Nahverkehr in Barcelona. Als Maßnahme gegen die Krise hat die Generalitat eine Preisminderung für Bustickets und U-Bahn-Tickets im Großraum Barcelona ab September beschlossen. Nutzer werden nur 50% der Fahrpreise bezahlen müssen. Es handelt sich um einen Beschluss der Zentralregierung, der von der ATM, Autoridad de Transportes Metropolitana, umgesetzt wird. Der Einzelfahrschein kostet also jetzt statt 2,40 Euro nur noch 1,20 Euro. Die Monatskarte T-Usual wird statt 40 nur noch 20 Euro kosten. Die T-Casual, früher die 10er-Karte, jetzt eine 9er-Karte für eine Zone, wird jetzt 5,6 Euro statt 11,35 Euro betragen. Und die T-Jobbe, also die Karte für junge Leute, ab September 40 statt 80 Euro. Immerhin. SOS Einzelhandel im Zentrum von Barcelona. Der schleichende Verlust von traditionellen Einzelhandelsgeschäften im Besitz lokaler Betreiber hat beängstigende Ausmaße angenommen. Das Verschwinden dieser eingesessenen Läden verwandelt das Stadtzentrum nach und nach in eine Verlängerung der internationalen Flughafenshops und raubt der Stadt ihren Charakter. Letztes Opfer ist der Musikladen New Phono in der Calle Ampla, der dort seit 1906 zu Hause war. In diesen Tagen konnte man, das ist jetzt leider schon vorbei, im Räumungsverkauf billige Musikinstrumente erwerben. Gitarren, Saxophone, Verstärkerkästen, was immer man brauchte. Aufgrund der Ungewissheit, welche Art von Business dorthin kommen wird, wachsen die Befürchtungen der Anwohner, dass dort der 100. Souvenirladen oder Fressshop hinkommen wird. Schuld an dem Desaster sind laut Aussagen des Verbandes der Comerciants de Ciudad Vella, das ist der Einzelhandelverband der Altstadt, die extrem hohen Mieten, die ein nicht dem Massentourismus angepasstes Geschäftsmodell unrentabel oder zum Verlustgeschäft werden lässt. Auch die immer weiter steigenden Internetverkäufe lassen den traditionellen Einzelhandel leiden. Im Falle von News Phono wirft nun der Besitzer das Handtuch, nachdem der Laden 4 Generationen im Besitz der Familie Massot und dann 2019 an Tico Musica verkauft wurde. Etwas geht hier endgültig verloren. New Phono erlebte seinen Boom in den 60er Jahren, als die Rockmusik mit Beatles und Rolling Stones weltweit triumphierte. 30 Jahre zuvor waren es die Grammophone gewesen, dann die elektrischen Gitarren und Verstärkerkästen, Vinylschallplatten und Musikinstrumente, bald nur noch im Internet. Die Geschichte wiederholt sich wieder und wieder. Wo eben noch ein traditionelles Geschäft war, wie das Kabeljau-Geschäft etwa in der Calle Comtal oder der Kräuterladen Herbolario Agricolia, macht jetzt ein Nagelstudio Nail Paradise oder wie sich das auch immer nennen will oder der 10.000ste Obstladen, Lebensmittelspätkaufladen auf, daneben die Souvenirshops, alles in Händen von ausländischen Investoren. Auch die neue normativa Norm des Rathauses, die Öffnung von Souvenirshops zu begrenzen, wird meist leicht mit dem Textilgeschäft-Trick unterlaufen. Da hängt man dann jede Menge T-Shirts an die Wände und das Ganze ist dann ein Textilladen. Oder den Zusatzverkauf von Geschenkartikeln oder sogenannten handgemachten Artikeln des Kunstgewerbes. Teresa Jordés, das ist die Präsidentin von Barcelona Centre, erklärt gegenüber der Tageszeitung El Periódico: Es kann doch nicht sein, dass keine Maßnahme dagegen ergriffen wird, wenn die alteingesessenen Traditionsgeschäfte durch Shops mit minderwertigem Krimskrams ersetzt werden, die weder den Stadtvierteln noch der Stadt irgendeine Art von Beitrag leisten, weder ökonomisch noch sozial noch ästhetisch. Das Stadtzentrum, so Frau Jordés, wird so zu einem Unort, wo lokaler Handel und die Anwohnerschaft zum Verlassen ihres Wohnraums gezwungen werden. Ganz böse sieht es auch auf der Rambla aus, wo gerade die große Reform stattfindet. Hier gab es ja den malerischen und traditionellen Musikalienladen Musical Emporium. Der wurde jetzt durch eine Wechselstube für Touristen ersetzt. Doch Achtung, das Perverse ist, dass man die wunderschöne alte Geschäftsfassade von Emporium beibehalten hat. Sehr symbolisch für die ganze Stadt. Eine Fassade und nichts ist mehr drin, außer Investorenbusiness für die Touristen. Contrabanda. In Barcelona. Von Niemandsland, von Niemandsland. Ein Aufschrei müsste hier eigentlich durch Rathaus, Generalitat und politische Parteien gehen. Aber der Kapitalismus ist halt der große Gleichmacher nach unten. Zum Schlechten hin in diesem Falle. Im Februar 2016 verabschiedete das Rathaus einen definitiven Katalog von schützenswerten Gebäuden von historisch-architektonischem Wert und ästhetischer Qualität. 209 solcher emblematischer Gebäude fanden Aufnahme in der Liste. 30 davon wurden als von hohem Interesse eingestuft. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben 14% von ihnen bereits dicht gemacht. Viele andere, nicht als schützenswert, aber ebenso historisch wertvolle Etablissements stehen kurz vor dem Ende oder haben bereits aufgegeben. Eine schöne Meldung allerdings ist diese. Der Besitzer des Jazzclubs Jamboree, Juan Mess, hat das Kräutergeschäft Herbolario der Nummer 18 an der Plaza Real übernommen und wird es weiterhin als solches betreiben. Man hat die Lizenz erworben und wird dort Kräuter mit Degustation anbieten, das heißt mit Probierhappen zum Essen. Zugleich wird es ein Raum für lebendige Kultur werden, Cultura Viva, wie es heißt. Es sind Ausstellungen und eine begrenzte Anzahl von Live-Konzerten im kleineren Rahmen geplant. Bleiben wir bei den traditionellen Orten in der Stadt, Plaza Real. Vor 100 Jahren speiste man im Grand Café Restaurant Glaciar auf der Plaza Real Marmita a la Alemana, das ist eine Art Eintopf. Dann Lachs mit Soße, hausgemachte Pouladen und Birne à la Chantilly, wie eine Speisekarte der Epoche verrät. Seit ein paar Wochen können Einheimische und Touristen jetzt in dem charismatischen Glaciar in der Ecke unter dem Fenster des Radiosenders Contrabanda FM Esquechada de Bacalá, Sepia-Knödel oder sogar hausgemachte Paella essen. Und dies zu, wie es heißt, erschwinglichen Preisen. Das Glaciar ist Teil der als schützenswert und emblematisch eingestuften Lokale der Stadt. Und es hat vor kurzem den Besitzer gewechselt, der offenbar eine Versöhnung von Tourismus und Anwohnerschaft anstrebt. Oft haben hier die Radioleute von Contrabanda FM vor oder auch nach ihren Sendungen über 30 Jahre hinweg gesessen und bei Bier, Wein und Tapas ihre Sendungen vorbereitet, besprochen oder auch sogar nachbehandelt. Studiogäste wurden hier empfangen, Interviewpartner, sogar Interviews haben wir von Contrabanda im Lärm der Kneipenatmosphäre auf der Plaza Real im Glaciar gemacht. Nun hat das Glaciar neue Besitzer, eine neue Speisekarte, doch den traditionellen Charme hat es behalten. Die Marmortheke etwa, die Holzstühle, die Cocktailbar-Dekoration, das Flair des alten Barcelona. All das soll also weitergeführt werden, nachdem im letzten Jahr die alten Inhaber aufgegeben haben. Genau in diesem Moment erschienen Javier Juk und Thais Ibern, zwei ehemalige Werbefachleute, die Ideen für eine Neugestaltung des Lokals Glaciar mitbrachten und Investorengeld aus einem Friends- und Family-Fonds. Die Ansprüche sind hoch. Man wolle die misshandelten Mägen der Touristen etwas verwöhnen, dies an einem strategischen Ort, wo Billigfraß an der Tagesordnung ist. Naja, wenn man sich da umschaut, wird einem ganz anders. Man hat das Gefühl, in Frankfurt hinterm Bahnhof zu sein. Kebab, Hamburger Bratereien, Fritten, alles fettig und sehr streng riechend. Im September wird das 100-jährige Jubiläum des Glaciar begangen. Ursprünglich auf der Rambla 1922 zu Hause, doch 1929 in die Nummer 3 der Plaza Real umgezogen. Hier kehrten in den 50er Jahren die Liceo-Besucher ein. García Márquez wurde 1967 von der legendären Literaturagentin und Verlegerin Carmen Balcells vorgestellt. 1971 kaufte ein pakistanischer Geschäftsmann das Glaciar und warf die traditionellen Dekorationen raus, um eine moderne Bar daraus zu machen, wie es hieß. 2016 klassifizierte das Rathaus El Glaciar mit der Kategorie E2, Establecimiento de Interés. 1978 war die Wiedereröffnung mit der neuen Innendekoration des Architekten Juan Martínez Manent. Bis Ende der 90er wurde das Lokal von Alay und González als Bocadilleria und Kneipe geführt. Nun gut, liebe Freundinnen und Hörerinnen und Hörer, hingehen, sage ich da, auch wenn Contrabanda FM mittlerweile umgezogen ist und seinen Sitz im Raval in die Carrer Reina Amalia verlegt hat, lohnt sich die Plaza Real immer noch. Eine Umfrage durchgeführt von dem Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Bereiten Ihnen die Hitzewellen Sorgen? Mit Temperaturen über 40 Grad? Sie, ja, 75%. No, nein, 25%. Thema Massenansturm auf die Fun City. Der Flughafen von Barcelona El Prat hat nach den flauen Pandemiejahren die alte Auslastung an Fluggästen wiedererlangt. Allein zwischen Freitag, dem 30. Juli und Montag, dem 1. August, haben die Fluglotsenchefs des Josep Tarradellas Flughafens, so heißt er jetzt offiziell, 3508 Flugmanöver, Landungen und Abflüge programmiert. Dies entspräche 87,2% des Flugaufkommens von 2019, das heißt vor der Pandemie. 900 Flüge, Landungen und Abflüge gab es allein am Freitag, dem 30. Juli, zu vermelden. 72% internationale Flüge, 28% Inlandsflüge. Es fehlten dieses Jahr allerdings die Flüge nach und aus Russland und auch aus China. Der Plan zu einer Flughafenerweiterung der Infrastruktur von 1,7 Milliarden Investitionsvolumen ist allerdings eingefroren, weil Generalitat und das Transportministerium in Madrid sich nicht einig werden konnten. Niemandsland, una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Der Planet steht in Flammen. Zigtausende Waldbrände tobten und toben immer noch in diesem Sommer weltweit, zum Teil wegen der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, zum Teil wegen Raubbau und Brandstiftungen, Fahrlässigkeit und Bombardierungen. Besonders stark betrifft uns diese Katastrophenart, wenn sie ganz nah an unsere Wohngebiete herankommt und Häuser und Landschaften. Katalonien und die Provinz Barcelona waren in diesem Sommer Waldbrandzonen von danteskem Ausmaß. Allein in El Pont de Vilomara verschlangen die Flammen über 1000 Hektar Waldfläche. Ganze Ortschaften mussten evakuiert werden, hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer im Osten Kataloniens, bei Manresa, griff durch das energische Eingreifen der Feuerwehrkräfte nicht auf den Naturschutzpark von San Llorenç de Munt i Lobac über. In anderen Regionen Spaniens verbrannten und verbrennen noch tausende Hektar Natur. Besonders im Süden. Es gab bereits Tote. In Zamora starb ein Feuerwehrmann in den Flammen. Barcelona, dreckige alte Stadt, Dirty Old Town. Der Kommentarist Josu de la Torre schreibt in seiner Kolumne Analysis, Analyse, in El Periódico am Montag, dem 18. Juli, folgendes. Wie schmutzig die Barcelonesen doch sind. Über die Stadt und den nicht mehr zu beherrschenden Müll. De la Torre sagt, ich zitiere den Artikel, die städtischen Kampagnen des Rathauses zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, um ihre Stadt sauber zu halten, scheinen eine nach der anderen zu scheitern, wenn man sich den Zustand unserer Straßen ansieht, sowohl am frühen Morgen als auch zu später Abendzeit. Wir betrachten uns als frei und mediterran, eine verdammte Ausrede für so viel Schweinerei. Die Landschaft aus Abfall entsteht jeden Tag aufs Neue, trotz aller Bemühungen der Straßenreinigungskommandos, sie sauber zu halten. Zu Beginn des Monats Juli begrüßte das Rathaus die Bürgerinnen und Bürger mit zwei Aufrufen. Bitte werfen Sie Ihren Abfall in die Papierkörbe und Container, nicht auf die Straße. Danke, gracias. Schöne violette Aufkleber weisen auf den Papierkörben tatsächlich darauf hin, doch dort bitte den Müll hinzuwerfen und nicht auf die Straße daneben. Auch auf den neuen Containern sind schicke Aufkleber in klarer, großer Schrift angebracht. Cuidem Barcelona, pflegen wir Barcelona. Doch diese Kampagnen nützen nichts, so der Kommentarist. Am frühen Morgen, wenn die ersten Arbeiter losmarschieren, sind die Straßen mit dem Dreck und den Abfällen übersät, die die Nachtschwärmer hinterlassen. Bierdosen, manche noch halb voll, Plastikbecher, aufgeplatzte Müllbeutel, Zigarettenkippen noch und nöcher, Verpackungspapier, schmierige Flecken von Essensresten, Hundepisse und Menschenurinlachen. Zum Glück kommen dann, noch vor 10 Uhr, die Reinigungsbrigaden, Straßenkehrer in ihren grün-gelben Anzügen mit ihren Besen und Kehrmaschinen und machen alles blitzesauber. Doch nicht für lange Zeit, denn dies ist eine Stadt, die niemals ruht, niemals schläft. Und schon bis zur Abenddämmerung ist alles wieder verdreckt und voller Abfall. Die Leute lernen einfach nicht, so de la Torre voller Zorn. Man hat Lust, sie mit dem Straßenschlauch abzuspritzen. All diese Menschen, die ihren Dreck überall hinwerfen. Gerade in diesen Zeiten der ausbleibenden Regenfälle und Gluthitze ist das alles zum Verzweifeln. Ach, wie dreckig sind wir Barcelonesen doch. Das war ein Auszug aus dem langen Artikel Ach, wie dreckig sind wir Barcelonesen doch von Josu de la Torre, erschienen am 18. Juli in El Periódico de Catalunya. Massenansturm auf die Fun City 2. Das Rathaus unter Ada Colau beabsichtigt, die Zahl der Kreuzfahrttouristen während der Hochsaison auf 200.000 Besucher monatlich zu beschränken, anstatt der bisherigen 400.000. Das Modell der Balearischen Insel soll hier als Vorbild dienen. In den Häfen dort dürfen pro Tag nicht mehr als 3 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig einlaufen und nur eines von ihnen darf mehr als 5.000 Passagiere an Bord haben. Palma hat dadurch 14,5% weniger Kreuzfahrtlandungen als 2019. Die negativen Folgen des Kreuzfahrttourismus auf die lokalen Strukturen ihrer Zielstädte haben wir an dieser Stelle schon oft genug geschildert, sowohl was die Luftverschmutzung als auch was die lokalen kommerziellen Strukturen und die Vertreibung der eingesessenen Einwohnerschaft betrifft. 3,5 Millionen Kreuzfahrtpassagiere waren es 2019, die in Barcelona von Bord gingen. Dieses Jahr werden es wohl wieder ähnlich viele werden. Thema Rikscha-Verbote: Barcelona ist nicht Mumbai. Ab sofort gilt in 5 neuen Stadtbezirken ein Bici-Taxi-Verbot. Die sogenannten Rikschas. Waren es bisher Ciudad Vella und San Martí, so sind es jetzt ab 1. August die Bezirke Les Corts, Horta Guinardó, Gracia, Eixample und Parallel. Olaya Bonet, tercera Teniente der Bürgermeisterin und Concejala Stadträtin für Transport und Verkehr, besteht darauf, dass die Bici-Taxis, genannten Rikschas, nichts mit den Vorstellungen von Verkehr und Tourismus zu tun haben, die wir hier in Barcelona haben. Diese Art von Verkehrsmittel erzeugt Belästigungen, Bewegungsprobleme und bilden ein Sicherheitsrisiko sowohl im Straßenverkehr wie auch in vielen Wohnungen im Raval, etwa durch Brände beim Aufladen der potenten Batterien der Fahrzeuge. Es gibt zahlreiche Fälle, wo es zu Bränden kam. Außerdem bilden die Bici-Taxis einen unlauteren Wettbewerb, da sie ohne Regulierungen, ohne Lizenzen oder feste Tarife operieren. Zwischen Januar und Juni hat die Polizei 255 dieser Fortbewegungsvehikel beschlagnahmt. Barcelona, Drogen-City. Mehr als 450 Mossos de Squadra Polizisten waren am 11. Juli in Badalona, San Adrià de Besòs, El Vendrell und Calafell bei einer Großrazzia gegen den Kokainhandel im Einsatz. Zeitgleich schlugen die Beamten an 27 Orten zu und verhafteten 46 Mitglieder eines Drogenhändlerringes, 14 Frauen und 29 Männer. 11 von ihnen befinden sich in Haft. Die Antidrogenbrigade der Polizei ermittelt schon seit über einem Jahr gegen diese Bande. Hauptumschlagsplatz war eine Wohnung in der Calle San Roc, 24 Stunden geöffnet. Tagesumsatz 15.000 Euro. Die Bande investiert und betreibt nebenbei ein Immobilien-, Luxus- und Computer-Hardware-Geschäft. 757.800 Euro wurden auf diese Weise über fiktive Firmen gewaschen. Brandstiftung im Naturschutzpark. Zu 2 Jahren, 2 Monaten Haft wurde ein Brandstifter verurteilt, der am 26. Juli 2021, also vor einem Jahr, einen Großbrand im Naturschutz-Naherholungsgebiet Barcelonas Collserola ausgelöst hatte. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert und der Schaden begrenzt werden. Der Pyromane ist ein Ausländer afrikanischer Herkunft, der weder Spanisch noch Katalanisch versteht, was den Richter veranlasste, wie es wörtlich heißt, strafmildernd zu urteilen. Statt 4 oder 8 Jahren bekam der Kerl dann nur noch 2 Jahre. 4 Feuer gleichzeitig legte der Verurteilte und floh, als Polizei und Feuerwehr anrückten. Der Ausländer, wie gesagt Afrikaner, ohne Papiere und Aufenthaltserlaubnis, keinem Land genau zuzuordnen, war schon einmal bei einem früheren Brand verhaftet worden, jedoch aus Mangel an Beweisen von der Anklage wegen Brandstiftung freigesprochen worden. Hola, estáis escuchando Niemands Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Olympiagedenken. Am 21. Juli feierte die Stadt Barcelona das 30-jährige Jubelgedenken an die Olympiade von 1992 mit einer Lichtshow auf der Plaza Sant Jaume und viel Nostalgierückblick auf jenes glorreiche Jahr, als die Stadt in einem Taumel aus Sportfesten und Feuerwerken verfiel. Es gab Reden und Gesänge und Spektakel der Offiziellen. Allen voran Maragall, Ada Colau, Colboni, Pere Aragonés, Vertreter der freiwilligen Helfer und so weiter. Viel Gedenken an Kobi, Petra, die vielen Medaillen für Spanien 22, alles eitel Sonnenschein damals und im milden Licht der Nostalgie von heute ebenfalls. Merceifest. Bei den kommenden Festen de la Merced im September wird die Filmregisseurin Carla Simon die Eröffnungsfestrede halten. Nach den Pandemiejahren will man dieses Jahr endlich wieder zur Normalität zurückkehren. Mit der Wahl von Frau Simon als Pregonera, also Festrednerin, erhofft man sich, die politische Umfunktionierung der Feste durch die Separatisten bzw. Nicht-Separatisten zu vermeiden. Die Gewinnerin des Goldenen Bären von Berlin für ihren Film Alcaraz gilt als Integrationsperson, die keine Polemik in dieser Richtung erzeugen wird. Auch das Plakat von David de la Heras sieht sehr geschmackvoll aus und lässt die Schreckkarikaturen vergangener Jahre vergessen. Übrigens, die Frau auf dem Plakat sieht Carla Simon verblüffend ähnlich. Die Frau ist also schon eine Ikone der Stadt geworden. Thema Strand und Qualm. Eine historische Maßnahme hat das Rathaus von Barcelona beschlossen. Es darf an den Stränden ab sofort nicht mehr geraucht werden. Ausnahme in den Chiringuitos. Das Verbot gilt für das ganze Jahr und nicht nur für die Badesaison. Strafgeld von 30 Euro aufwärts soll es bei Zuwiderhandlungen geben. Alle Fraktionen des Rathauses außer Valens, PP und die parteilose Abgeordnete Marilén Barceló stimmten dafür. Nun wird nur noch der Tag, wie gesagt, festgesetzt. Es ist garantiert der heutige Montag, der 1. August. Bei Redaktionsschluss stand also, wie gesagt, der genaue Termin noch nicht fest. Tja, liebe Raucher, sieht schlecht aus. Ihr müsst jetzt auf die Straße raufgehen und da rauchen. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal die Crime City. Eine sehr ernsthafte, perfide, wie in einem Roman von Borges geschilderte Gemeinheit. Eine besonders, wie gesagt, perfide und heimtückische Art von sexueller Gewalt ist in letzter Zeit zu vermelden. Die sogenannten Pinchazos, das sind Nadelstiche, welche die K.O.-Tropfen ins Glas von Frauen und Mädchen durch das Stechen mit Injektionsnadeln ersetzen. Früher hat man also den Mädchen K.O.-Tropfen ins Glas geschüttet, heimlich oder wenn sie gerade mal zur Toilette liefen. Und jetzt werden sie in der Menge mit Injektionsnadeln gestochen. So willenlos gemachte Frauen werden von den perversen Gewalttätern missbraucht, vergewaltigt. Die Polizei meldet zwei neue Fälle vom vergangenen Wochenende, dem 31. Juli, in zwei Diskotheken Barcelonas. Wir haben ja auch gelesen, dass bei dem SPD-Sommerfest in Berlin 6 Fälle von Nadelstichen festgestellt worden waren. Wie gesagt, die Polizei meldet also 2 neue Fälle. Die Mossos ermitteln. Man werde spezielle Maßnahmen gegen diese Art von Verbrechen ergreifen, erklärte Frau Subinspektora Gemma Alfonso gegenüber dem Radiosender RAC-U. Und das waren unsere Nachrichten über die Stadt Barcelona in diesem Sommer. Ich hoffe, dass alles besser wird und alle diese Gemeinheiten verschwinden werden. Und dass die Temperaturen endlich ein bisschen runtergehen. Denn ein Blick allein aus dem Studiofenster hier von Contrabanda FM sagt mir, draußen schmilzt der Asphalt dahin. Temperaturen, die weit, weit, weit über 35, 36, 37 Grad schon fast hinausgehen. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erde. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erde. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erden. Sie muss behütet und verteidigt werden, drum braucht sie viel Patronen und Panzer und Kanonen. Die Freiheit ist gerecht nach allen Seiten, sagt jedermann nach seinen Fähigkeiten, doch Hinterrück sorgt für Raison, der liebe Gott als Kompagnon. Die Freiheit ist die Freundin reicher Leute, sie hängen an ihr mit besonderer Freude, sie stoßen sich an ihr gesund. Und dabei kommt sie auf den Hund. Die Freiheit klopft uns freundlich auf den Rücken. Sie pflegt in leichtem Slang sich auszudrücken. Im Handumdrehen machen wir ein sauberes Geschäft mit ihr. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erde. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erde. Die Freiheit schreitet fort auf allen Wegen. Kein Schlaukopf stellt sich ernstlich ihr entgegen. Wer sich in ihrem Schussfeld rührt, ist selber schuld, wenn er krepiert. Die Freiheit lässt ein buntes Fähnchen wehen, mit Sternen und mit Streifen wohl versehen. Erblickt ihr so ein Ding im Land, dann nimmt die Beine in die Hand. Die Freiheit trägt die besten Anziehsachen, fährt große Autos und kann alles machen. Drum sorgt euch nicht, solange ihr seht, wie gut es unserer Freiheit geht. Die Freiheit ist das Schönste auf der Erde, sie muss behütet und verteidigt werden, woran es höchstwahrscheinlich liegt, dass man sie nie zu fassen kriegt. Bueno, bueno, bueno, Niemandsland 91.4 FM. Es ist Sonntag, der 3. Juli 2022. Es ist 19.30 Uhr am frühen Abend. Und hier laufen die Straßenfeste. Es wird getrommelt in der Baja San Pedro. Leute stehen und schauen, die Trommler ziehen vorbei. Es ist eine wunderschöne Kiezstimmung hier und Kracher hört man natürlich auch jede Menge. Die berühmten Corre Fox sind unterwegs. Das sind die Springenden und mit Pech und Schwefel und Krachern um sich werfenden Feuerteufel. Niemandsland 91.4 FM, ein heißer Sommer in der Stadt, ein heißer Sommer in Barcelona. Feststimmung. Jo. Montag, 4. Juli, 12 Uhr am Mittag. Randale in der Fun City Barcelona. Vor dem Rathaus eine Menschenmenge. Sie protestieren. Es sind Bürger von einer, sagen wir mal, sehr pakistanisch aussehenden Ethnie. Sie protestieren. ¿Por qué se manifiestan ustedes? ¿Pueden hablar? Para poder realizar. ¿Usted habla castellano? No, español. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, antes hay permiso de rickshaw. Sí. No hay noticia nunca. Ahí será la bicicleta. Sí. Todo gente viene aquí que yo quiero permiso. Permite que yo quiero trabajar, no quiero robar. Por eso yo vine aquí, todo gente. Muy bien, pues que tengan suerte. Sí, muchas gracias. Vale. Aquí los chicos están manifestándose porque quieren las rickshaws. Sí. Y el ayuntamiento tiene una norma para prohibir las rickshaws en a partir de julio, ¿no? Okay. Vale, suerte. Suerte. Gut, es sind hier vornehmlich pakistanische Männer, natürlich alle, die protestieren wegen des Rikscha-Erlasses des Rathauses. Der Erlass sieht vor, Rikschas ganz einfach bis auf eine kleine Anzahl zu verbieten. Und dagegen protestieren die Männer, die Rikscha-Fahrer, und wollen eben, dass das Rathaus diesen Erlass aufhebt. Gut, Kontrabande FM, die Fun City, Protest City, hier ist immer was los. Wir gehen weiter. Barcelona, Fun City. Ein Bürgerprotest. Eine Mobilisierung von gut 200 Leuten hier auf der Plaza San Agustín, mitten im Herz von Ciudad Vella. Hier auf der Plaza San Agustín ein Arbeiterprotest von Comisiones Obreras, der größten Gewerkschaft in Spanien, und die Rednerin, eine Parteisekretärin und Arbeiterin natürlich, sagt, die Arbeiterklasse hängt von würdigen Löhnen ab, die nicht immer weniger werden, von den Schulen, die ihre Kinder besuchen können, und vom Gesundheitssystem, das funktioniert, und nicht von leeren Worten. Die Arbeiterklasse lebt hier im Zentrum der Ciudad Vella in Barcelona an der Plaza San Agustín. cuando decía lo de la cesta de la compra que no llegamos o algún un ejemplo de muchos trabajando para esas empresas no vamos a llegar. Es por eso, der 6. Juli 2022. Un ejemplo de ello lo contará la compañera Sara Chávez, responsable de ópticas de Cataluña. Bueno, las fiestas en pleno barrio de Ciudad Bella. Esta vez es mi barrio, nuestro barrio aquí, Correfox. Festas del barrio. ¿Yo? Das hier zu verstehen, braucht es Hirne und Herzen. Von nie dagewesener Größe braucht es Tränen und Schmerzen. Ich müsste es selber sehen, um das hier zu verstehen. Um das hier zu verstehen, braucht es Same und Hände. Von nie dagewesener Stärke braucht es Fäuste, braucht es Wände. Und dann nach Hause gehen, um das hier zu verstehen. Und was nützt uns unsere Weisheit in ausgemachten Scheißzeit? Und was nützt uns die Erkenntnis, dass was Heimat war, jetzt fremd ist, wenn wir trotzdem niemals lernen, was es heißt, sich zu entfernen, ohne jemals ganz zu gehen. Wenn's das gäbe, wär das schön. Ich hab den Verstand verloren, bin Augen taube, Ohren stumme Lieder, leere Pfeifen, Flaschen, Taschentücher und wir rennen um unser Leben. Du davon und ich entgegen, ich würde dich gern morgen sehen. Wenn's das gäbe, wär das schön. Um das hier zu verstehen, braucht es viel zu viel Geduld und nie dagewesene Fragen, wie die Frage nach der Schuld und das Ringen um Verständnis, das Zerbrechen letzten Endes. Wir haben alles schon gesehen. Nutzt uns unsere Weisheit in der ausgemachten Scheißzeit. Und was nützt uns die Erkenntnis, dass was Heimat war, jetzt fremd ist, wenn wir trotzdem niemals lernen, was es heißt, sich zu entfernen, ohne jemals ganz zu gehen. Wenn's das gäbe, wär das schön. Ich hab den Verstand verloren, blinde Augen, taube Ohren, stumme Lieder, leere Bücher, Pfeifen, Flaschen, Taschentücher. Und wir rennen um unser Leben, du davon und ich entgegen. Ich würde dich gern morgen sehen, wenn's das gäbe, wär das schön. Oh, ich würd dich gern morgen sehen, wenn's das gäbe, wär das schön. Kino im Niemandsland für die Wochen vom 1. bis zum 14. August 2022. Das Maldá-Kino in der Carrer del Pi Nummer 5 ist eines der letzten traditionellen alten Programmkinos hier in Barcelona. Für 5,50 Euro gibt es hier in dem alten Saal mit den altmodischen Klappsesseln, Butacas genannt, immer nur allerbestes Kino. Das Maldá hat wie alle Kinos hier in der Stadt während der Pandemie extrem unter dem Einnahmeverlust gelitten. Es stand kurz vor der Aufgabe. In all dem absurden Touristenkommerz und Krimskrams ist das Maldá ein Redukt des alten, echten Barcelonas. Fast 80 Jahre existiert das Maldá nun schon im Barrio Gòtic. Wir haben hier so gut wie alles erlebt und gesehen, so erklärt Xavier Escriba in seinem kleinen Büro, das mit alten Filmplakaten vollgestopft ist. Er ist der Chef hier. Heute ist er um kurz vor 4 Uhr schon wieder auf seinem Posten und verkauft die Eintrittskarten, um wenig später oben auf der Treppe zu stehen und die Besucher für die nächste Vorstellung einzulassen. Wie gesagt, für nur 6 Euro kann man hier den Nachmittag oder Abend verbringen und zwei Filme in Originalversion mit spanischen Untertiteln anschauen. Es handelt sich allerdings meistens um sogenannte Reestrenos, das heißt Filme, die ihre Uraufführung in den kommerziellen Kinos schon eine Weile hinter sich haben, 3 Monate oder ein halbes Jahr. Heute ist ein stickig heißer Montagnachmittag. Zu unserer Freude sehen wir aber, dass es eine lange Schlange bis weit auf die Straße hinaus gibt. Ich glaube, die letzte Besucherschlange vor dem Maldá-Kino habe ich 2018 gesehen. Der Film, den wir uns anschauen, heißt Cinco Lobitos und erzählt die Geschichte einer jungen Mutter, Amaya, dargestellt von Laia Costa, die ihr erstes Baby bekommt und die harte Realität des Mütterdaseins entdeckt und die Veränderung in ihrem Leben und ihrer Beziehung erlebt. Los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¡Ay, esta frita que se te va a caer! Cojo la maleta y aquí os quedáis. Que se vaya. No sé qué vamos a hacer sin ti cuando no esté ese Begoña. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que no lo habéis pensado. Nachdem die Eltern und auch ihr Mann die ersten Wochen für Mutter Amaya und die neugeborene kleine Ione da sind, greift schon bald der Alltag nach Amaya und als ihr Mann aus beruflichen Gründen verreisen muss, spürt sie die Einsamkeit des Mutterseins auf dramatische Weise. Als sie nicht mehr kann, zieht sie zu ihren Eltern in ein kleines Dorf an der baskischen Küste. Doch bald wird Amaya mit einer neuen Realität des Lebens konfrontiert. Die Mutter wird krank, schwer krank. Der Film Cinco Lobitos, 5 kleine Wölfe, hat mich stark berührt. Die unspektakuläre Art, das Drama und auch die Größe des einfachen Lebens einer Mutter mit seinen grundsätzlichen Tatsachen, mit denen Frauen und Mütter leben, kämpfen und umgehen müssen, erschüttert die Zuschauer. In algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. A soplar. Loba. Ein souveränes Porträt des Mütterdaseins ohne Zuckerguss, heißt es in einer Filmkritik von RTVE, dem spanischen ersten Fernsehprogramm. Dem kann ich nur zustimmen. Cinco Lobitos ist ein traditionelles Kinderlied, das Mütter und Omas den Kindern singen. Es heißt Cinco Lobitos tiene la loba, fünf kleine Wölfe hat die Wölfin. Cinco Lobitos detrás de una escoba, fünf kleine Wölfe hinter einem Besen. Und so geht's weiter. Cinco Lobitos ist das Debüt der Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa, die auch das Drehbuch verfasst hat. Cinco Lobitos erhielt auf dem Filmfestival von Malaga die Biznaga de Oro, den goldenen Kakteenstachel, so heißt der Preis, als bester spanischer Film. Als beste Schauspielerinnen wurden auf dem gleichen Festival Laia Costa und Susi Sanchez ausgezeichnet. Auch für das beste Drehbuch gab es einen Preis. Also, Cinco Lobitos, fünf Wölfchen, Spanien 2022. Wie gesagt, Regie Alauda Ruiz de Azúa, 104 Minuten Laufzeit, Drama, Sprache Spanisch, ansehen. Der zweite Film, den ich zwei Tage später im gleichen Cinema Maldá anschaute, ist ein Doku über das Leben, ja, des Meisters. Wer ist der Meister? Giuseppe Tornatore hat versucht, in einer fast dreistündigen, üppigen Dokumentation dem großen Filmmusikkomponisten Ennio Morricone ein biografisches Denkmal zu setzen. Y Leone dijo, quiero esa flauta de pan en toda la película. Morricone respondió, no puedes poner una flauta de pan en todo. Ennio el Maestro. Filmmusik unseres Lebens, Banda Sonora de Nuestra Vida. Das Ergebnis ist schlichtweg überwältigend. Was kann man über den Meister, Il Maestro Morricone, überhaupt noch sagen, was noch nicht gesagt worden ist? Era muy novedoso en su tiempo y aún lo es. Le da un toque diferente a la imagen. Escucha su música y sabes que es Ennio. No puede ser otro. No es solo popular, es un himno. In dem Film wird es getan. Aber es ist schön, das Leben des großen Künstlers einmal ganz in Ruhe, ausführlich und chronologisch anhand seiner Filmmusiken und Filme erzählt zu bekommen, wobei Filmausschnitte und Musik einem Kopf und Seele erklingen lassen. Ganz großartig, Morricone selber ständig zu hören und zu sehen und dann all seine Partner, die Regisseure und Schauspieler, Schauspielerinnen der zahllosen Filme, denen Morricone mit seiner Musik den Stempel aufgedrückt hat und sie auf immer zu einer Einheit verschmolzen hat. La classe di Petrarchi era una classe sembrava di fenomeni, eletta, straordinaria. Quindi entrava con una grande timidezza, veramente una timidezza incredibile. I primi lavori di che mi diede da fare Petrarchi furono delle cose, delle danze di tutte le epoche, brasiliane, il tango, la levanda, la corrente, la sarabanda, la giga e tutte le cose lì. Una serie di, penso, da davanti due mesi per queste, con queste cose. Non è che mi divertivo, non mi piaceva questa cosa qua, però le facevo, dovevo fare. Es gibt Filme und Bilder, die kann man sich ohne die Musik des Meisters gar nicht mehr vorstellen. Bilder, Dialoge und Musik sind also eins geworden. Ja, oft erkennt man, dass Bilder und Szenen ohne die Musik Morricones fast bedeutungslos, inhaltsleer wären. Zum Beispiel die harten Gesichter der Pistolenhelden und Strauchdiebe aus den Sergio Leone-Western. In dem Film kommen, und ich kann sie gar nicht alle aufzählen, unter anderem zu Wort Hans Zimmer, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, Brian De Palma. Wie gesagt, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Bruce Springsteen, Oliver Stone. Also Leute, hingehen, ansehen. Ennio, der Meister, Italien 2021. Es war Uraufführung am 13.05.2022. Es ist, wie gesagt, ein Dokumentarfilm. Der ist sehr lang, 156 Minuten. Regie Giuseppe Tornatore. Und das war es im heutigen Niemandsland. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen August. Ich hoffe, dass noch oft Regen runterrauscht und die Straßen und die Landschaften ein bisschen abkühlt und sauber spült. Bis zur nächsten Niemandsland-Sendung, also einen schönen, nicht allzu heißen Sommer, viel Optimismus, viel Glück, viel Liebe, viel Freundschaft. Agur, adeo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Detlef Jeskatz, yo! Estoy hecho de todo lo que era música, la música que estudié. Die heutige Sendung ist nachzuhören oder runterzuladen auf unserem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com.